fertig, fertig. Ordentlich, sie sonnen geht auf. Ordentlich, sie kriegst nie genug. Ordentlich, sie muss in die Schule. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig.